so wild und frei. Ein Wirbelwind der Unruhe. Für diese Welt ist es jedoch nicht gemacht. Die Lehrer seufzen tief, den Eltern steigt die Röte ins Gesicht. Da rufen die anderen Kinder laut: Mensch, du passt hier nicht her. Verschwinde, verschwinde, so sagen sie alle. Man ist zu still und zu bunt für diese Welt. Ein Kind trägt die falschen Klamotten, spricht stets die falschen Worte. Da lachen sie es aus. Die Jahre ziehen ins Land, doch der Mensch bleibt der gleiche. Er wirkt wie ein bunter Fleck inmitten der grauen Scharen. Das passt den anderen Kindern nicht. Er scheint nicht so zu sein wie sie. Darum ist er ein Fremdkörper in ihrem Umfeld. Verschwinde, verschwinde, so sagen sie alle. Man ist zu still und zu bunt für diese Welt. Ein Kind trägt die falschen Klamotten, spricht stets die falschen Worte. Da lachen sie es aus. Als Mensch spürt man die Blicke, man hört jedes Wort, aber man will auch sein, wer man ist. Da quälen ihre Scherze, die Gedanken sind uns lieb, die Gefühle sind groß, das geben wir keinesfalls auf. Verschwinde, verschwinde, so sagen sie alle. Man ist zu still und zu bunt für diese Welt. Ein Kind trägt die falschen Klamotten, spricht